Die Achaner, vierte Szene, Dekaiopolis, der Chor. Nacheinander treten dann auf ein Böotier, Nikarchos, ein Sklave des Lamachos, ein Herold, ein Bauer, ein Bräutigamsführer und eine Brautführerin, zwei Boten, Lamachos. Der Böotier mit einem Sack beladen, hinter ihm ein Sklave und eine Bande Spielleute. Böotier. Au, Sakkamernd, tuat mir, mei Achselwei! Zum Sklaven. Tu Nummer sacht und lerk, da Polaina. Und ihr Pfeiferdovo, der aber, wisst ihr was? Ihr kennet am Hund ins Fiddlerblose. Dekaiopolis. Zum Henker, still da. Wollt ihr fort, ihr Hummeln? Kommt nicht die ganze saubere Dudlerschaft des Scheires mir vors Haus? Schert euch zum Henker. Böotier. Herr, ihr Hund rächt. Seal, moin, i werle au. Se dudlet, schau wo der aber her dohinter. Und Hound mehr alle bluast vom Polei bloßer. Nu, kauft da mehr Nuissa, i hau do Göggel. Und wissert a, so artige Diala mit wir Flügler. Dekaiopolis gibt ihm die Hand. Ha, Freundchen aus dem Butterweckenland, was bringst du? Böotier. Alles guats, wo's geit bei uns. Bascht Decker, Polei, Sauer Amfra, Decht, Reab, Heana, Antervögel, Elstra, Meisa, Schau, Lupferla, und Dekaiopolis, ei, da schneid's ja Vögel mir auf den Markt, du kommst mit guter Ladung. Böotier, da nochet setter Gens und Füchs und Haser, Fischotra, Igel, Schermäus, wilde Katzer, Eichhora, prächt'ge Äl, aus äußerem sei, Dekaiopolis. Du Überbringer himmlisch leckerer Bissen, lass, wenn du hast, mich grüßen deine Aale. Böotier gibt einen heraus. Der's ischt an all, so rund as wie ne Seehex. Komm raus, sei achtlich mit dem Herrer. Heirsch, Dekaiopolis, du liebstes Ältchen, langersehnter Schatz, willkommen dem Komödienchor, willkommen dem Morychos. He, Knechte, bringt mir schnell den Rost- und Blasbalg. Kinder, kommt und seht, uns kommt der allerschönste Aal ins Haus, nachdem wir schon 6 Jahr umsonst geschmachtet. Begrüßt ihn fein, ich will indes zu Ehren dem teuren Gast nach Kohlen gehen. Bringt ihn rein, im Tode selber möcht ich nicht von dir getrennt sein. Mangoldblatt umhüllter, Böotier. I merkt auch besser, wer dern all mir zahlt. Dekaiopolis. Den gibst du mir als Marktzoll, Freund, und wenn du sonst was zu verkaufen hast, so sag's. Böotier. Der's ist mir alles feil. Dekaiopolis. Wie hoch der Preis? Du nimmst dagegen wohl auch Waren mit? Böotier. Jo. Was bei euch nicht magst und nimmer hier. Dekaiopolis. So wirst du wohl Sardellen oder Häfen mitnehmen? Böotier. Häfer, Fisch, der saunt mir sehr all. I moin, was ihr grad nur kannt und mir gar nit. Dikaiopolis, ja nun, dann nimmst du einen Sykophanten mit Stroh umbunden wie einen Topf. Böotier, potz Stroh, dern nähm i und dern führ i rum als Affer und lass an sehr fürs Geld, da lös i was. Dikaiopolis, da kommt Nikarchos, schnuffelt, eben recht. Böotier, das ist der wunzigste Ding. Dikaiopolis, doch voller Tücken. Nikarchos tritt auf. Was sind die Waren? Böotier, alles mei. Vor Theaber, Gott straf mi. Nikarchos, das ist Feindesgut, ich zeig es an. Böotier, was hat denn der? Der will Gaukriak afanger mit am Geflügel? Nikarchos, und auch du wirst angezeigt. Böotier, warum? Was hauen i tau? Nikarchos, den Herrn zulieb da rundum, sag ich's dir. Du führst aus feindes Land hier Töchter ein. Dikaiopolis, so in der Tat nach Töchten schnuffelst du. Nikarchos, anzünden könnt ein Docht das ganze Schiffswerft. Dikaiopolis, ein Docht das Schiffswerft. Nikarchos, ja. Dikaiopolis, wie soll das zugehen? Nikarchos, wie? Der Böotier knüpft den Docht nur brennend an eine Wasserspinn und schickt ins Werft durch den Kanal sie, wenn der Nordwind geht. Wenn dann ein Schiff nur Feuer fängt, dann stehen sie gleich in Flammen all. Dikaiopolis, dass dich die Pest durch einen Docht und eine Wasserspinne packt ihn. Nikarchos zu den Umstehenden, ihr müsst mir zeugen. Dikaiopolis zu seinen Sklaven, stopft das Maul ihm zu, Stroh her, ich bind ihn ein wie einen Topf, damit er ihn im Tragen nicht zerbricht. Sie tun es. Chor, tu das, mein Bester, pack ich tüchtig ein das saubere Stück, damit der Mann ihn heimbringt und zerschmettert. Dikaiopolis, lasst mich nur machen, nötig hat er's, denn er klingt so hohl, so klapperdürr und gottlos, unausstehlich. Chor, was will er mit ihm machen? Dikaiopolis, das ist ein Ding für alles, Kochtopf für Bosheit, Mörser für Prozesse, Napf für faule Fische, Kessel, um Händel anzurühren. Chor, wer wird denn aber solch Geschirr gebrauchen wollen, das den ganzen Tag im Hause kracht und schettert? Dikaiopolis, o Liebster, das ist stark, es kracht und bricht doch nicht, man hängt es nur den Kopf zu unterst an den Füßen auf. Sie tun es. Chor, nun ist er wohl verpackt. Böotier, I will Gaude gab jetzt Binder, bindet ihm einen Strick um den Leib. Chor, ja, schnur ihn tüchtig, guter Freund, und pack ihn auf und nimm ihn mit und wirf ihn hin, wo dir's gefällt, den Polizeiagenten. Dikaiopolis, das war kein Spaß, den Racker zu umbinden. So, Bäuerchen, da hast du deinen Topf. Böotier zu seinem Knecht, gang du, schlupf unter, pack an, heb mir Sorg, du kennst mir an auf der Landstraß sust verbracha. Sie laden ihn auf. Die Kaiopolis, viel Gutes hast du nicht an ihm, doch eines gewinnst du, Freund, mit dieser saubern Ware. Die Sykophanten lassen dich in Ruh. Der Böotier mit Gefolge ab. Ein Sklave des Lamachos tritt auf. Sklave. Dikaiopolis. Dikaiopolis. Wer schreit da? Sklave. Lamachos begehrt zum Kannenfest für diese Drachme ein paar von deinen Krametzvögeln. Gern für einen Aal von Kopai zahlt er drei. Dikaiopolis. Wer ist der Lamachos mit Aalgelüsten? Sklave. Der Held, der Starke, der die Gorge schwingt und auf dem Helm drei schwarze Büsche schüttelt. Dikaiopolis. Der? Nein. Und gäb er seinen Schild dafür, nach Pökelfischen schüttle er seinen Helmbusch. Macht er Kakel? Hier sind die Marktaufseher. Die Wahr ist mein. Ich geh hinein damit, umschwebt von Amseln und von Krametzvögeln. Ab ins Haus. Gleich darauf wirft er die Federn der gerupften Vögel heraus. Chor. Seht ihr nun, Bürger, wie klug der Mann, wie gescheut er ist, wie er mit seinem Frieden sich allerlei Waren im Tausch und Handel zu schaffen weiß, wie für den Hausbedarf, so für die Küche, so für die Tafel, was lecker und kostbar. Seht, den Großmütigen macht er beim Schmaus und wirft uns die Federn raus. Alles, was gut ist, fliegt ihm von selber zu. Schlimmer Gesell der Krieg, nimmer soll unter mein Dach er mir treten, nie den Harmodios singen bei Tisch der verwegene Trunkenbold, welcher im besten Behagen uns überfiel, alles zerrüttete, wild durcheinander warf, tobte und um sich schlug, was man auch bitten mocht. Komm doch und setz dich, trink mit uns Brüderschaft. Toller nur haust er, verbrannt uns die Reben und Pfähl und schüttete schon im Stocke den gehofften Wein uns aus. Dikaiopolis unter der Türe, traute Gespielin der Kypris und der holdseligen Chariten, meine Göttin Eintracht, daß dein reizendes Gesichtchen mir so lang verborgen blieb, ist denn kein Eros uns liebend zu einen, wie jener Gemalte, geschmückt mit dem Blumenkranz? Aber du meinst vielleicht, daß ich zu alt für dich? Hab ich dich nur, dann mach ich noch dreierlei. Rebensetzlinge leg ich in Furchen ein, Feigenschößlinge pflanz ich die Reihen entlang, Ranken ums ganze Haus, ja, und so alt ich bin, rings um mein Gut her zieh ich Oliven, dass wir zum Neumond uns, mein Liebchen, salben können, ich und du. Ein Herold tritt auf, hört, die Trompete ruft nach altem Brauch zum Kannenfest. Der beste Zecher kriegt nen Schlauch voll Wein, so rund wie Kitte Siphon. Ab. Dikaiopolis ruft ins Haus hinein. He, Bursche, Mädchen, habt ihr nicht gehört? Was treibt ihr? Hört ihr nicht des Herolds Ruf? Marsch, siedet, bratet, dreht den Spieß, zieht ab die Hasen hurtig, hängt die Kränze auf, bringt Gabeln her, die Schnepfen dran zu stecken. Chor. was du dich gut beraten hast, was du für gute Braten hast, o du beneidenswerter. Dikaiopolis. Und wenn ihr erst die Schnepfen gar gebraten seht, was meint ihr? Chor. Vortrefflich, mein ich, wer auch das? Dikaiopolis ruft ins Haus. So schürt doch auch das Feuer. Chor. Nein, seht nur, wie er wählerisch, koch, künstlerisch, verschwenderisch versteht, sich aufzuwarten. Ein Bauer tritt auf, heulend. Bauer. O weh und Jammer! Dikaiopolis. Nun, wer kommt denn da? Bauer. Ein Mann des Unglücks. Dikaiopolis. So, geh deines Wegs. Bauer. Herr, schenkt mir doch von eurem Friedenstrank ein bisschen. Ach, nur auf 5 Jahre, Herr. Dikaiopolis. Was fehlt dir? Bauer. Meine Ochsen fort, o Elend. Dikaiopolis. Wer nahm sie? Bauer. Die Böotier beifühle. Dikaiopolis. Du armer Tropf, und gehst noch weiß gekleidet? Bauer. Ach, meine Stier, die mich im fetzten Mist ernährt. Dikaiopolis. Und nun, was wäre dein Begehr? Bauer. Die Augen hab ich um das liebe Vieh mir ausgeweint, dem Derketes aus Fühle, ach, tröpfet ihm aufs Auge ein bisschen Frieden. Dikaiopolis. Du armer Narr, bin ich der Armenarzt? Bauer. O du's, vielleicht seh ich mein Vieh dann wieder. Dikaiopolis. Fort, heule du dem Pitalos was vor. Bauer. Ach, nur ein einzig Tröpfchen Frieden gieße mir hier in dieses Näpfchen da hinein. Dikaiopolis. Kein Nadelspitzchen voll, jetzt packe dich. Bauer. O Jammer, meine lieben schönen Öchslein. Ab. Chor. Der hat an seinem Frieden doch ein köstlich Gut und scheint nicht sehr geneigt, davon zu spenden. Dikaiopolis ins Haus hinein. Schütt Honig über das Gekrös und lass den Blackfisch schmoren. Chor. Und hört ihr, wie er kommandiert? Dikaiopolis. Die Aale in die Pfannen. Chor. Du bringst die Nachbarn um und mich mit Bratenduft, mundwässerndem Geschrei und Tellerklappern. Dikaiopolis. So, lasst's nun braten und hübsch braun-gelb werden. Ein Hochzeitgesell und eine Brautführerin treten auf. Hochzeitgesell. Dikaiopolis. Dikaiopolis. Was gibt's? Wer ruft schon wieder? Hochzeitgesell. Ein Bräutigam schickt dir hier von seiner Hochzeit ein Stückchen Fleisch. Dikaiopolis. Sehr gütig, wer's auch ist. Hochzeitgesell. Und bittet ihm dafür ein Schlückchen Frieden hier in den Alabastertopf zu gießen. Gern läg er statt im Feld bei seinem Weibchen. Dikaiopolis. Fort, fort da mit dem Fleisch, ich will kein Fleisch, um 1000 Drachmen kriegt er keinen Tropfen. Wer ist denn die da? Hochzeitgesell. Die Gespielin, höre, sie will dir was ins Ohr vom Bräutchen sagen. Dikaiopolis. Lass hören. Sie flüstert ihm ins Ohr. Was? Das ist bei Gott zum Lachen, was mich die Braut da bittet. Machen soll ich, dass ihr heut Nacht des Mannes Penis bleibt. Zu einem Sklaven. Bringt meinen Friedenskelch, die kriegt allein. Es ist ja ein Mädchen und am Krieg unschuldig. Halt unter den Pomadetopf, mein Schätzchen. Und weißt du, wie man's braucht? Sag nur der Braut, sie soll ihm, wenn das Aufgebot ergeht, nur nachts damit den Obbemeldeten ölen. Hochzeitgesell und Brautjungfer ab. Zu einem Sklaven. Trag du den Frieden jetzt hinein, den Schöpfer, dass ich mit Wein die Kannen füllen kann. Chor. Da kommt ein Mann, was der die Brauen runzelt, als hätt er was Entsetzliches zu melden. Ein Herold tritt auf. Auf zu den Waffen, komm und Lamachos. Lamachos kommt aus seinem Hause. Wer lärmt da um mein erzgepanzert Haus? Herold. Ausziehen sollst du noch heut, gebieten die Feldobersten, mit Hackel und mit Packel, sollst trotz dem Schnee die Pässe wohl besetzen. Zum Topf- und Kannenfest, so ward berichtet, droht uns ein Raubzug aus Böotien. Lamachos. Verdammt auch, Feldherrn genug und keiner klug. Dikaiopolis, spottend. Lässt man mich nicht einmal am Fest in Ruh? Verdammter Feldzug, Lamachäischer. Lamachos. Ich armer, und du kannst noch meiner spotten? Dikaiopolis liest Federn vom Boden auf und hält sie sich über den Kopf. Willst du den vier Geflügelten bekämpfen, den Geryon? Lamachos. Ach, ach, ach, welche Botschaft bringt mir dieser Herold? Ein Bote kommt. Dikaiopolis. Ah, ah, und welche Botschaft bringt mir der? Bote. Dikaiopolis. Dikaiopolis. Was soll's? Bote. Zum Festmahl komm sogleich mit deinem Korb und deiner Kanne. Der Dionysospriester lässt dich laden. Nur schnell, die andern warten längst auf dich. Und alles ist schon fertig zugerichtet, als Tische, Polsterkissen, Teppiche, Festkränze, Salben, Naschwerk, Freudenmädchen, Lebkuchen, Fladen, Sesamstritzel, Krapfen und Tänzerinnen. O Harmodios, wie hübsch, doch eile, komm! Lamachos, ich unglückselger, Dikaiopolis, du hast ja auf dem Schild die große Gorgo, zu den Sklaven. Schließt zu das Haus und packt den Korb voll Speisen. Lamachos zu seinem Sklaven. He, Junge, bring mir den Tornister raus. Dikaiopolis zu dem Seinigen. He, Junge, bring den Speisekorb heraus. Lamachos. Salzkuchen, Junge, bring heraus und Zwiebeln. Dikaiopolis. Seefische mir, die Zwiebeln lieb ich nicht. Lamachos. Das Pökelfleisch, und wenn's auch ranzig ist. Dikaiopolis. Auch mir ein Stück, ich lass es dort schon kochen. Lamachos. Bring mir den Federbusch zu meinem Helm. Dikaiopolis. Und mir die Tauben und die Krametsvögel. Lamachos. Gar schön und weiß sind doch die Straußenfedern. Dikaiopolis. Gar schön und gelb sind die gebratenen Täubchen. Lamachos. Hör, Mensch, lass ab zu spotten meiner Rüstung. Dikaiopolis. Hör, Mensch, lass ab, nach meinem Korb zu schielen. Lamachos. Das Futteral zum dreimal hohen Helmbusch. Dikaiopolis. und mir die Schüssel mit dem Hasenbraten. Lamachos, zerfraßen wohl die Motten mir die Büsche? Dikaiopolis, ess ich den Hasenpfeffer wohl vor Tische? Lamachos, hör auf einmal und lass mich ungeneckt. Dikaiopolis, wer spricht mit dir? Den Jungen frag ich, ob Heuschrecken besser oder Krametsvögel. Zu dem Sklaven, gilt's eine Wett? Und Lamachos entscheide. Lamachos, Mensch, du wirst grob. Dikaiopolis, Heuschrecken meint er, siehst du? Lamachos, wo bleibst du, Junge? Bring doch meinen Spieß. Dikaiopolis, wo bleibst du, Junge? Bring die Magenwurst. Lamachos, hilf mir, den Spieß aus seiner Scheide ziehen. Halt fest, mein Junge. Dikaiopolis, halte fest, mein Junge, zieht den Braten vom Spieß. Lamachos, hol jetzt zu meinem Schild das Fußgestell. Dikaiopolis, auf seinen Bauch deutend, bring für den meinen mir das Brotgestell. Lamachos, und nun des Schildes runden Gorgorücken. Dikaiopolis, und mir des Kuchens runden Käserücken. Lamachos, ist dies Gespött nicht ganz erbärmlich fad? Dikaiopolis, ist dieser Kuchen nicht ganz delikat? Lamachos zu dem Sklaven, gieß Öl auf meinen Schild und mach ihn blank. Es geschieht. Hier spiegelt sich ein Mann, verklagt um Feigheit. Dikaiopolis, gieß Honig zu. Hier spiegelt sich ein Mann, den Gorgohelden Lamachos verwünschend. Lamachos, bring meinen kampfgewohnten Panzer mir. Dikaiopolis, bring meinen Harnisch, meine traute Kanne, sie an die Brust drückend. Lamachos, so fecht ich helle Feindeshaufen nieder. Dikaiopolis, so zech ich meine Saufgesellen nieder. Lamachos, nun binde noch die Decke um den Schild, ich gehe, den Tornister trag ich selbst. Dikaiopolis, bind mir die Schüsseln ja im Korb recht fest, ich gehe, meinen Mantel trag ich selbst. Lamachos, pack auf den Schild, mein Junge, komm, wir gehen, es schneit, puh, puh, das wird ein frostiger Zug. Dikaiopolis, den Korb, den Wein, das wird ein mostiger Zug. Beide ab. Chor. So zieht denn frisch ihr Helden ins Feld. Gar ungleich freilich ist euer Weg, der geht zum Gelag mit Rosen bekränzt, du ziehst auf den Posten und frierst im Schnee. Der schäkert und schläft bei dem Dirnchen heut Nacht, dem blühenden Kind, du mußt dich wohl selber bedienen. Erster Halbchor. Den Antimachos, das Spritzbüchsenmaul, den Historienschreiber und Verseschmied. Ich denk, ich sag es nur kurz heraus, der Henker soll ihn holen, den Kerl, der uns schnöd am Linnäenfest als Chor ohne Schmaus nach Haus geschickt. Ich möcht ihn nur sehen, wenn lüstern einmal auf ein Ältchen er wär, aus der Pfanne frisch noch knisternd, neben dem Salzfass läg's auf der Tafel, und wie er die Hand ausstreckt, da käm ein Hund und schnappt ihm, wutsch, das Ältchen hinweg vor der Nase. Zweiter Halbchor. das gönnt ich ihm auch als Numero eins, dann wünsch ich ihm weiter noch nächtliches Pech. Wenn er fieberheiß von der Rennbahn kommt und eilig sein Haus will erreichen, da prall an den Kopf ihm ein rasender Orestes besoffen, und wenn er nun rasch einen Stein will ergreifen im Dunkel der Nacht, dann lang er mit tappender Hand hinein in ein dampfendes Häuflein Menschendreck, und er schwinge den Marmel und werf ihn vorbei an jenem aufs Maul dem Kratinos.